sich genau 6 Jahre, haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Du sagtest, lass die Schreierei, das will doch keiner hören. Und gestern kam die Nachricht, dass du nicht mal bist. Dass es dich nicht mehr gibt. Mach's gut und gute Reise. Wir werden uns wiedersehen. Bist du jetzt auch nicht mehr hier? Immer zueinander stehen. Wir sehen uns bald wieder.